Die Vegetarierin. Hörspiel nach dem Roman von Han Gang. Übersetzung aus dem Koreanischen Ki Hyang Lee. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Was machst du denn da? 1. Die Vegetarierin. Was hast du? Bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für unscheinbar. Um ehrlich zu sein, fand ich sie bei unserer ersten Begegnung nicht einmal attraktiv. Mittelgroß. Ein langweiliger Topschnitt. Gelbliche, unreine Haut. Keinerlei Charme. Ich fühlte mich von ihr weder angezogen noch abgestoßen. Also gab es keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Ihre Durchschnittlichkeit kam mir gelegen. Ich musste keine intellektuellen Höchstleistungen vollbringen. Mein Bauch, die viel zu dünnen Beine und Oberarme, mein kleiner Penis. Wegen ihr musste ich mir deshalb keine Sorgen machen. Ich habe mein ganzes Leben nie die Herausforderung gesucht. Ich habe dich gefragt, was du hier machst. Meine Erwartungen wurden voll und ganz erfüllt. Ich bekam eine ganz normale Ehefrau, die nicht viel redete, mich selten um etwas bat und mir niemals eine Szene machte, egal wie spät ich nach Hause kam. Durch Teilzeitjobs trug sie sogar zu unserem Einkommen bei. Nur in einer Hinsicht war sie ungewöhnlich. Sie konnte es nicht leiden, einen BH zu tragen. Ein BH würde sie einengen, ihre Brüste quetschen. Dabei hätte ihr ein Push-up nicht geschadet. Abgesehen davon lief unsere Ehe seit 5 Jahren gut. Es war keine Liebesheirat gewesen, also gab es auch keine Leidenschaft, die abkühlen konnte. Nie hätte ich für möglich gehalten, dass sich unser Leben so drastisch verändern könnte. Bis zu dem Tag im letzten Februar, an dem sie um 4 Uhr morgens in ihrem dünnen Nachthemd reglos vor dem Kühlschrank stand. Irgendetwas in ihrer erstarrten Haltung machte mir Angst. Ich hatte einen Traum. Ein Traum? Wovon um alles in der Welt sprichst du? Ist dir klar, wie spät es ist? Bist du irre? Warum hast du mich nicht geweckt? Hast du gesehen, wie spät es ist? Was zum Henker machst du da? Genau wie ein paar Stunden zuvor nahm sie keine Notiz von mir. Sie kauerte in ihrem Nachthemd vor dem Kühlschrank, um sie herum eine Ansammlung von Gefrierbeuteln und Behältern mit Fleisch, die sie Stück für Stück in einen großen Mülleimer warf. Bist du übergeschnappt? Warum schmeißt du das alles weg? Ich hatte einen Traum. Wieder dieser Satz. Ihr erschreckend unbewegter Gesichtsausdruck. Die ruhige Stimme. Verdammt! Ich komme zu spät zur Arbeit! Ich bitte Sie mal um Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ich kann sofort aufbrechen. Ja, bitte. Es war das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich zur Arbeit ging, ohne dass sie mir meine Sachen reichte und mich zur Tür begleitete. Ein dunkler Wald. Der Ort kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Es ist kalt. Ich habe Angst. Nirgends Menschen. Auf der anderen Seite der Schlucht steht ein rotes Gebäude, ein Schuppen. Ich gehe hinein. Drinnen riesige Fleischstücke an einer Stange. Von manchen tropft noch Blut. Ich versuche, mich vorbeizuzwängen, aber da ist nirgends ein Ausgang. Überall nur Fleisch. Mein Mund ist voll von dem Blut, meine Kleidung blutgetränkt. Irgendwie schaffe ich es nach draußen. Ich renne durch das ganze Tal. Plötzlich lichtet sich der Wald. Die Blätter hellgrün wie im Frühling. Familien, die ein Picknick machen, Kinder, die umherrennen. Und dieser köstliche Geruch. Die Leute haben Decken ausgebreitet, es wird gelacht und gesungen, Fleisch gegrillt. So lebendig alles, beinahe unerträglich. aber meine Angst ist noch da. Meine Kleidung ist immer noch feucht von dem Blut. Ich verstecke mich hinter den Bäumen. Ich hocke mich hin, verberge meine blutigen Hände, meinen blutigen Mund. Was habe ich getan in diesem Schuppen? Ist das dein Ernst? Mehr gibt es nicht zu essen? Das Abendessen bestand aus Bataviasalat und Algensuppe. Ohne das übliche Fleisch oder Geflügel. Der Kühlschrank war so gut wie leer. Mach mir wenigstens ein Spiegelei. Die Eier habe ich auch weggeworfen. Was? Ich konnte es nicht ertragen. Es ist nicht richtig, diese Dinge im Kühlschrank zu haben. Soll das heißen, dass es in diesem Haushalt keine ordentliche Mahlzeit mehr geben wird? Du frühstückst doch hier meistens nur. Mittags und abends kannst du essen, was du willst. Du wirst nicht gleich sterben, wenn du einmal am Tag auf Fleisch verzichtest. Und du? Wie lange willst du dich so ernähren? Für immer. Ich war sprachlos. Dass es langsam zur Mode wurde, sich vegetarisch zu ernähren, hatte ich ja schon mitbekommen. Vernünftige Gründe gab es dafür ja nur wenige. Wegen einer Krankheit, gut. Aber wegen eines lächerlichen Traums? Das war pure Bockigkeit. Ich hätte es ja noch verstanden, wenn meine Frau schon immer eine Abneigung gegen Fleisch gehabt hätte. Aber das Gegenteil war der Fall. Wie sie Rippenfleisch in hauchdünne Streifen zerteilen konnte. Ihre Spezialität war Geflügelsuppe mit Entenfleisch. Und von ihrer Muschelsuppe konnte ich 3 Teller auf einmal essen. Isst du nichts? Wie sie mir gegenüber saß. So teilnahmslos. So gleichgültig. Kannte ich diese Frau überhaupt? Hast du noch gar nicht geschlafen? Es blieb dabei. Es gab nur noch vegetarische Mahlzeiten. Ich hatte aufgehört, mich darüber zu beschweren. Was schlimmer war, meine Frau magerte immer mehr ab. Ohne Make-up sah sie schon richtig krank aus. Sie schlief ja kaum noch. Dabei war sie nie ein Nachtmensch gewesen. Jetzt kam sie erst am frühen Morgen ins Bett, um mir dann, kurze Zeit später, mit roten Augen und strähnigen Haaren am Frühstückstisch gegenüber zu sitzen. Ohne etwas zu essen. Das Schlimmste war, dass sie mich nicht mehr an sich heranließ. Ich hab geduscht. Was hast du nur für ein Problem? Ich bin müde. Dann iss ein saftiges Stück Fleisch. Früher hast du dich nie so geziert. Es ist dein Geruch. Hä? Dein Körper. Er riecht nach Fleisch. Ich war gerade unter der Dusche. Aus jeder Pore kommt dieser Geruch. Von dem Moment an befürchtete ich das Schlimmste. Vielleicht waren es ja die Symptome einer Paranoia, einer Psychose oder einer Depression. Das sollte es ja geben. Aber die Wohnung war ordentlich und sauber, wie eh und je. Und in ihrer Familie gab es mit Sicherheit keine Geisteskrankheit. Mein Schwiegervater liebte Tartar. Und meine Schwiegermutter konnte Sashimi aus lebenden Fischen zubereiten. Sie war die normalste Frau von der Welt gewesen. Und jetzt dieses wirre Gerede von einem Schuppen im Wald, von ihrem Gesicht in einer Blutlache. Ich versuchte, gefrorenes Fleisch in feine Scheiben zu schneiden. Du warst wütend. Warum stellst du dich so an? Warum dauert das denn so lang? Andere Menschen kommen ein bisschen aus der Ruhe, wenn man sie hetzt, aber ich werde völlig konfus. Ich schnitt mir in den Finger. Blut tropfte aus der Wunde. Ich steckte ihn in den Mund und wurde sofort ruhig. Als legte sich eine kühle Hand auf meine Stirn. Die hochrote Farbe, der süßliche Geschmack. Alles verschwand, die Küche, du. Nur ich allein war noch da, in einem unendlich weiten Raum. In dieser Nacht habe ich zum ersten Mal mein Gesicht in der Blutlache gesehen. Das Leuchten in meinen Augen. Aber was ist denn mit deinen Lippen? Bist du nicht geschminkt? Willst du so einfach zum Haus gehen? Los, beeil dich! Wir sind spät dran. An diesem Abend durfte nichts schiefgehen. Zum ersten Mal hatte mein Chef mich in ein Restaurant eingeladen. Nein, danke. Sie möchten nichts? Ich esse kein Fleisch. Ach, Sie sind Vegetarierin? In anderen Ländern soll es ja schon sehr viele geben. Also ich weiß nicht. Kann man denn komplett auf Fleisch verzichten? Ich denke, man tut seinem Körper den größten Gefallen, wenn man sich möglichst vielseitig ernährt. Die Frau des Abteilungsleiters lächelte. Aber in ihren Augen spiegelten sich Missbilligung und eine Spur Ratlosigkeit. Verstohlen blickte sie auf die schwarze Bluse meiner Frau, unter der sich deutlich ihre nackten Brustwarzen abzeichneten. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden? Machen Sie eine Diät? Oder aus religiösen Gründen? Ich hatte einen Traum. Meine Frau leidet schon länger an einer Gastritis. Ja. Deswegen kann sie kaum noch schlafen. Ein Arzt hat ihr geraten, auf Fleisch zu verzichten. Ja. Ach so. Na, umso besser. Ich würde mich sonst unbehaglich fühlen. Ich meine, wenn ein passionierter Vegetarier mir angewidert beim Fleischessen zusieht. Ja. Naja, kommen Sie sich nicht wie eine Bestie vor, wenn Sie neben Ihrer Frau frittierten Schweinebauch essen? Der Abend war ein Fiasko. Während der ein Dutzend Gänge saß meine Frau regungslos auf ihrem Stuhl und starrte die beiden wortlos an. Normalerweise hätte ich sie auf der Heimfahrt zur Rede gestellt. Aber inzwischen war mir klar, dass ich sie durch Zorn nicht erreichen konnte. Und auch nicht durch Vernunft. Ich musste etwas unternehmen. Ist denn alles in Ordnung? Wir haben schon länger nichts mehr von euch gehört. Ja, mir geht es gut. Aber... Xiang Ye, was ist mit ihr? Sie isst kein Fleisch mehr. Kein Fleisch? Sie isst überhaupt kaum mehr etwas. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwach sie ist. Aber gib sie mir doch mal. Sie hat sich schon hingelegt. Ach, schon gut. Ich werde sie anrufen. Du tust mir wirklich leid. Ich träume davon, ermordet zu werden. Oder bin ich die Mörderin? Ich erinnere mich nur an Details. An die Schaufel. An das Geräusch, wenn der Schädel des Opfers gespalten wird. Getötet. Erschlagen. Zerhackt werden. Oder selbst auf bestialische Weise töten. Es widerte mich immer schon an, wenn ich jemanden mit einem Messer hantieren sah. Sogar bei meiner Mutter oder meiner Schwester. Es war unerträglich. Das Gefühl von Ekel, das ich immer unterdrückt habe. Übertüncht mit Freundlichkeit. Was fällt dir eigentlich ein? Solange es nur dich selbst betrifft, kannst du machen, was du willst. Aber hast du einmal an deinen Mann gedacht? Meine Hoffnungen wurden enttäuscht. Niemand aus der Familie konnte sie dazu bewegen, wieder Fleisch zu essen. Nicht einmal ihr Vater. Warum sagst du nichts? Hast du mich verstanden? Meine Frau legte den Hörer auf den Tisch, ging in die Küche, um die Suppe vom Herd zu nehmen und blieb dort. Ich bitte um Verzeihung, Schwiegervater. Was? Nein, ich muss mich entschuldigen. Ich war schockiert. Noch nie hatte ich eine Entschuldigung aus dem Mund dieses zutiefst patriarchalischen Mannes gehört. Mitgefühl war nicht seine Stärke. Sein größter Stolz war der Orden für seine Verdienste im Vietnamkrieg. Und meine Frau hatte er, bis sie 18 war, mit dem Rohrstock geschlagen. Na, wir werden ja sehen. Wenn wir nächsten Monat nach Seoul kommen, werde ich das klären. Ich schaffte es mir einzureden, dass ich so weiterleben könnte. Im Bett behielt sie jetzt ihre Jeans an. Und wenn ich morgens aufwachte, lag sie starr wie eine Wachsfigur mit offenen Augen neben mir. Guten Morgen. Ich brauchte meine Frau ja nur als Schwester zu sehen. Oder nein, als Haushälterin, die nur für mich putzte und kochte. Aber ich war ja noch jung und ein befriedigendes Eheleben gewohnt. Sie leistete überraschend heftig Widerstand. Ich musste ihr die Hose gewaltsam herunterreißen, was mich zu meiner Überraschung sehr erregte. Nur einmal gelang es mir bei einer solchen Gelegenheit, in sie einzudringen. Ich bin nicht leicht zu verunsichern, aber hinterher hatte ich ein ungutes Gefühl. Die Dunkelheit und die Stille im Raum, als ich wieder neben ihr lag. Ihr Schweigen, als wäre nichts geschehen. Warum bist du nur halb angezogen? Deine Brüste! Sie sind nackt! Mir war heiß. Soll das ein Witz sein? Was willst du mit den ganzen Kartoffeln? Wer soll die alle essen? Ich habe einfach Hunger. Wenn ich im Traum jemandem den Kopf abschneide und die Augäpfel herausreiße, wenn sich meine Finger in den endlosen Stunden des Wachseins verkrampfen, als wollten sie töten, wenn meine Knie zittern und mir der Schweiß ausbricht, dann werde ich zu einem anderen Menschen. Wenn mir das Wasser im Mund zusammenläuft, weil ich an einer Metzgerei vorbeikomme, wenn ich meine Hand vor meinen Mund legen muss, damit mir der Speichel nicht herausläuft. Es frisst mich von innen auf. Könnte ich nur schlafen. Wenigstens für eine Stunde traumlos schlafen. Wenn ich nur 5 Minuten einige, sind die Träume wieder da. Die roten Augen eines wilden Tiers, Blut, ein skelettierter Schädel. Sind es überhaupt noch Träume? Wenn ich zitternd aufwache, inspiziere ich schnell meine Hände. Sind sie schon zu Klauen geworden? Nur meinen Brüsten kann ich noch trauen. Meine Brüste können nicht töten. Köstlich. Hast du das alles allein zubereitet? Das ist gar nicht so schlimm, wenn man früh genug damit anfängt. Deine Frau ist eine wunderbare Köchin, Schwager. Ja, das ist sie. Wie ich ihn beneidete. Meine Schwägerin war auch noch eine gute Geschäftsfrau. Ihr Kosmetikgeschäft brachte so viel ein, dass er sich den ganzen Tag seiner brotlosen Videokunst widmen konnte. Seit ihr kleiner Sohn in der Kita war, arbeitete sie sogar wieder Vollzeit. Und dann diese sinnlichen Lippen, diese erotische Stimme. Die Austern habe ich speziell für Yongye gemacht. Aber sie hat sie ja noch nicht einmal angerührt. Yongye? Wo gibt's denn sowas? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Weißt du eigentlich, wie du aussiehst? Das stimmt. Ich hab dich gar nicht wiedererkannt, Schwester. Jetzt war es also soweit. Offensichtlich hatten sich alle vorgenommen, das Familientreffen zu nutzen, um meine Frau zur Vernunft zu bringen. So, hier. Das isst du jetzt. Bitte, Yongye. Das wird dir Kraft geben. Jeder braucht Kraft zum Leben. Nein, ich esse das nicht. Komm, mach den Mund auf. Austern hast du doch schon als kleines Mädchen gemocht. Ich esse keine tierischen Produkte. Mir platzt jetzt wirklich der Kragen. Du isst das jetzt in deinem eigenen Interesse. Vater, ich esse kein Fleisch. Habt ihr das gehört? John, komm her. Jungho, du auch. Ich war schockiert. Wie konnte sich meine Frau gegenüber ihrem Vater so respektlos benehmen? Ihr haltet jetzt ihre Arme fest. Vater. Schwester, bitte hör auf, unseren Vater zu reizen. Junge. Ach, wenn sie ein Stück Fleisch isst, wird sie schon wieder auf den Geschmack kommen. So, komm. Vater, hör bitte auf. So. Siehst du, war gar nicht so schlimm. Geht weg. Geht alle weg. Plötzlich hielt sie ein Messer in der Hand. Junge, bitte nicht. Dein Vater... Ein Augenblick später spritzte Blut aus ihrem Handgelenk. Steht nicht so da. Aber holt ein Handtuch oder irgendetwas. Wir müssen das Blut stillen. Der Hund, der mich ins Bein gebissen hat, ist am Motorrad meines Vaters festgebunden. Ich bin 9 Jahre alt, es ist Sommer und sehr heiß. Der Hund hechelt, die Zunge hängt ihm heraus. Alle haben ihn bewundert, bis er die Tochter seines Herrn gebissen hat. Mein Vater hat gehört, dass ein zu Tode gehetzter Hund zartes Fleisch geben soll. Ich stehe am Tor und schaue regungslos zu. Immer wieder fährt mein Vater um den Block. Beim 5. Mal hat der Hund Schaum vor dem Mund. Von seinem Hals, an dem die Leine befestigt ist, tropft Blut. Beim 6. Mal spuckt er tief schwarzes Blut. Am Abend feiern wir ein Fest. Es kommt mir vor, als starren mich aus der Brühe die blutunterlaufenden Augen des Hundes an. Aber das stört mich nicht. Ich esse eine ganze Schale davon. Meine Wunde soll heilen. Wie geht es ihr? Sie schläft jetzt. Sie haben mir etwas gegeben. Sie ist zu weit gegangen. Vater hätte sie nicht zwingen dürfen. Aber sie hat ihn provoziert. Ja. Es war wie ein böser Traum. Ich empfand nur Abscheu. Wie sollte ich je wieder mit dieser Frau in einer Wohnung leben können? Ach, mein Kind, ich bin froh, dass es dir besser geht. Dir geht es doch besser? Hier, trink das. Was ist das? Medizin. Ich habe sie extra für dich zubereiten lassen. Du hast schon einmal eine Kur damit gemacht, vor deiner Hochzeit. Nein. Ach, ich bitte dich. Nur einen Schluck. Ist wirklich nichts Tierisches drin? Nein, ganz bestimmt nicht. Oh. Wohin willst du? Auf die Toilette. Kurz darauf hörten wir, wie sie sich stöhnend erbrach. Warum tust du das? Schau dich doch an, wie ein Skelett siehst du aus. Warum weint diese Frau? Mein Handgelenk tut nicht mehr weh, aber in meinem Bauch ist etwas, das mich nicht atmen lässt. Die Schreie all der Tiere, die ich gegessen habe. Ihre Seelen klammern sich an meine Eingeweide. Keiner kann mir helfen. Keiner kann mich retten. Junge! Als ich am frühen Morgen aufwachte, hing der Infusionsschlauch über dem Bettrand, blutverschmiert. Meine Frau war nicht mehr da. Sie saß im Garten auf einer Bank. Einige Patienten beobachteten sie aus der Entfernung. Sie hatte das Krankenhaushemd ausgezogen und auf ihren Schoß gelegt. Ihre verkümmerten, nackten Brüste reckte sie in die Sonne. Dabei leckte sie an der genähten Schnittwunde ihrer linken Hand. Ihr Mund war blutverschmiert. Ich kenne diese Frau nicht. Was machst du nur für Sachen? Was ist mit deinem Hemd? Mir war heiß. Ich habe es ausgezogen, weil mir heiß war. Ich leg es dir um. Das hätte ich wohl nicht tun sollen. Was? Was hast du denn da in der Hand? Ich löste die zu einer Faust verkrampften Finger ihrer rechten Hand. Ein kleiner Brillenvogel fiel heraus, der eine Menge Federn verloren hatte. Sein ganzer Körper war blutig. Offenbar war er von einem Raubtier totgebissen worden. Der Mongolenfleck. Als er von seinem Skizzenbuch aufsah, fiel sein Blick in den Spiegel, den jemand schief an die Wand genagelt hatte. Seine Augen waren rot. Hatte er geweint? Oh, hallo. Hallo. Ich dachte nicht, dass am Sonntag jemand hier ist. Er teilte sich einen kleinen Atelierraum mit vier anderen Videokünstlern, vermied es aber, mit ihnen zusammenzutreffen. Seit 2 Jahren hatte er nichts mehr zustande gebracht. Arbeitest du wieder? Hast du ein neues Projekt? Vielleicht. Zay war ein junger Mann, den er kaum kannte, mit vollem, langem Haar, das er als Pferdeschwanz trug. Willst du auch Tee? Nein, danke. Ich muss gehen. Er wollte nicht über seine Arbeit sprechen. Niemand wusste etwas von der Idee, die ihn seit Monaten nicht mehr losließ. Die Entwürfe in seinem Skizzenbuch hatten so gar nichts mit seiner früheren Kunst zu tun. Nackte Körper von Frauen und Männern, verziert mit wundervollen Blüten. Die Vereinigung der Paare wirkte ungezwungen. Die mageren Körper passten eher zu Tänzern als zu Pornodarstellern. Die fast andächtige Stimmung verhinderte jeglichen Eindruck von Obszönität. Würden das seine Kollegen auch so sehen? Mein neues Projekt? Ein Porno. Würde er ein solches Video je auf einer Ausstellung zeigen können? Am meisten aber quälte ihn die Frage, wie sollte er seine Schwägerin dafür gewinnen? Es war ihr Körper, den er, ohne ihn je gesehen zu haben, immer wieder zeichnete. Es war ihr Mongolenfleck. Ich bin wieder da. Du kommst spät? Ich würde mich gerne ein bisschen ausruhen. Seine Frau beklagte sich nie, obwohl sie ständig erschöpft war, seitdem sie wieder den ganzen Tag in ihrem Kosmetikgeschäft arbeitete. Alles, was sie von ihm erwartete, war, dass er am Sonntag für die Familie da war. Sie war eine gute Frau. So gut, dass man Beklemmungen bekam. Sio, bitte nicht so laut. Boom! Hast du zum Mittag gegessen? Ja, eine Kleinigkeit. Du musst etwas Vernünftiges essen. Ich mache mir schon genug Sorgen um Yongye. Deine Schwester? Was ist mit ihr? Steht nicht so da. Holt ein Handtuch oder irgendetwas. Wir müssen das Blut stillen. Es war 2 Jahre her, dass sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Wie ein in die Enge getriebenes Tier. Er hatte ihr einen Druckverband angelegt und sie auf dem Rücken hinunter auf die Straße getragen. Ihr Blut hatte auf seinem Hemd einen Fleck hinterlassen. Dieses Erlebnis veränderte alles. Plötzlich kam ihm seine Kunst so verlogen vor. Collagen mit Werbespots und Nachrichtensendungen, Köpfe von Politikern, Obdachlose, weinende Kinder, der vom Spätkapitalismus zerstörte Mensch. Was für ein Hohn. Was ist mit deiner Schwester? Sie hat die Scheidungspapiere bekommen. Aber das wollte sie doch, oder? Ich weiß nicht, in welchem Zustand sie ist. Sie weicht mir immer aus. Und wenn ich es mal versuche? Ich könnte mich ja mit ihr treffen. Würdest du das machen? Wirklich? Wenn du ein Treffen vorschlägst, kann sie nicht Nein sagen. Nach ihrem Selbstmordversuch hatte Yongye einige Monate in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses verbracht. Ihr Mann weigerte sich, sie wieder bei sich aufzunehmen. Er sprach von ihr wie von einem defekten Küchengerät. Ich kann so etwas nicht brauchen. Sie wirkt vielleicht wieder normal, aber das täuscht. Also zog sie für ein paar Wochen zu ihnen, bis sie schließlich eine kleine Wohnung fand. Die Natürlichkeit seiner Schwägerin hatte er immer schon bewundert. Ein wild gewachsener Baum, der nie zurechtgestutzt worden war. Trotzdem empfand er nur Mitgefühl für sie. Bis seine Frau irgendwann diese Bemerkung über ihren Mongolenfleck machte. Sio ist doch erst 5. Ich weiß nicht mehr, wie es bei mir war, aber Yongye hatte ihren Mongolenfleck noch mit 20. So lange? Er war fast grün. So groß wie ein Daumen. Vielleicht hat sie ihn ja noch immer. Plötzlich hatte er dieses Bild vor Augen. Blumen, die auf dem Gesäß einer Frau erblühen. Ein sich liebendes Paar, von Kopf bis Fuß mit Blumen bemalt. Es war das erste Mal seit seiner Heirat, dass er ein so starkes Verlangen nach jemandem empfand. Bitte antworte mir doch. Sag irgendetwas. Das Wasser kocht. Hör zu, kann ich gleich bei dir vorbeikommen? Du gehst nicht weg. Versprochen? Hallo? Bist du da? Die nach Süden ausgerichtete Einzimmerwohnung war in das milde Licht der Oktobersonne getaucht. Sie war fast leer. Eine Matratze lag am Boden und ein paar Kleidungsstücke. Die Wohnungstür war offen und ich... Ihm war gar nicht in den Sinn gekommen, dass sie im Badezimmer sein könnte. Plötzlich stand sie vor ihm, nackt. Es tut mir leid. Macht nichts. Ohne Anzeichen von Befangenheit begann sie sich anzuziehen. So fühle ich mich einfach freier, wenn ich allein bin. War sie zu Hause immer nackt? Zu seinem Entsetzen spürte er, dass sein Glied steif wurde. Du musst dich nicht verpflichtet fühlen, nach mir zu sehen. Wie meinst du das? Macht euch keine Sorgen um mich. Ich suche mir eine Arbeit. Der Arzt hat mir davon abgeraten, mich zu Hause zu vergraben. Deswegen habe ich mir überlegt, in einem Kaufhaus zu jobben. Ich hatte sogar schon ein Vorstellungsgespräch. Wirklich? Warum arbeitest du eigentlich nicht im Geschäft deiner Schwester? Ihr vertraut euch doch. Für sie wäre es ein beruhigendes Gefühl. Bitte lass uns spazieren gehen. Ich werde über deinen Vorschlag nachdenken. Nein, das ist es nicht. Isst du gern Eis? An der Ecke habe ich eine Eisdiele gesehen. Er musste raus, raus aus dieser Wohnung. Er hatte den Drang, diese Frau, die so unbekümmert wirkte, obwohl sie so viel Schreckliches erlebt hatte, einfach an sich zu ziehen. Ich wollte dich etwas fragen. Du kennst doch Arbeiten von mir. Ich möchte einen Film mit dir drehen. Es würde sicher nicht lange dauern, aber du müsstest dich ausziehen, damit ich deinen Körper bemalen kann. Bemalen? Ja, mit Blumen. Es ist sicher nicht anstrengend für dich. Nur 1 oder 2 Stunden. Wann immer es dir passt. Und wo? Ich frage einen Freund, ob ich sein Atelier benutzen darf. Aber deine Schwester, sie weiß nichts davon. Was ist denn mit dir? Nicht. Das fühlt sich so gut an. In dieser Nacht schmiegte er sich an seine Frau. Sie war überrascht über seine Leidenschaft, die er nicht einmal zu Beginn ihrer Ehe an den Tag gelegt hatte. Um ihre Stimme nicht hören zu müssen, legte er ihr die Hand auf den Mund. Was ist denn? Du machst mir Angst. Er war kurz davor gewesen, in einen komatösen Schlaf zu fallen. Hatte sie tatsächlich geweint? Am nächsten Morgen benahm sie sich wie immer. Kein Vorwurf kam über ihre Lippen. Zieh dich bitte aus. Sie trug keinen BH und unter ihrer Jeans auch keinen Slip. Die Ruhe, die sie ausstrahlte, war beeindruckend. Und tatsächlich, er konnte es kaum glauben. Da war dieser Fleck auf ihrem Gesäß, diese Pigmentierung, die sich eigentlich bis zum Erwachsenenalter verliert. Von einem fahlen Grün. Eine Reminiszenz an die Vorzeit, gewissermaßen ein Überbleibsel der Photosynthese. Auf alle Fälle etwas Pflanzliches, nicht Sexuelles. Soll ich mich setzen? Nein, leg dich auf den Bauch. Er befestigte die Kamera auf dem Stativ und richtete sie so ein, dass ihr Körper im Zentrum des Suchers war. Dann nahm er Pinsel und Palette zur Hand. Ich werde alles filmen, auch das Malen. Bist du soweit? Ja. Ihre Haut reagierte mit einem leichten Zittern auf die Berührungen des Pinsels. Er schob ihre Haare zur Seite und fing bei ihrem Nacken an. Purpurfarbene und rote Knospen bedeckten bald ihre Schultern und ihren Rücken. Die Stelle, an der sich der Mongolenfleck befand, ließ er frei. Stattdessen malte er in hellerem Grün eine Art Rahmen, um ihn noch hervorzuheben. Als ihre ganze Rückseite bis zu den Knöcheln mit Blumen und Blättern bedeckt war, löste er die Kamera vom Stativ. Bleib bitte in dieser Haltung. Wollen wir eine Pause machen? Ist dir nicht kalt? Er legte ihr seine Jacke über. Sie lächelte ihn kurz an, als könnte sie nichts erschüttern und nichts überraschen. Dann schlüpfte sie in ihre Hose. War es wirklich nicht so anstrengend? Ich hatte ja nichts zu tun. Und der Boden fühlte sich ziemlich warm an. Möchtest du Tee? Er stellte sich das Gesicht ihres Ex-Mannes vor, den er nie gemocht hatte. Ein nüchterner Typ, der nur Oberflächliches schätzte. Stellvertretend für die junge Frau fühlte er sich gekränkt, dass ihr Körper von diesem Mann begehrt worden war. Warum isst du eigentlich kein Fleisch? Das wollte ich dich schon immer fragen. Ich habe mich nicht getraut. Du musst mir nicht antworten, wenn es zu kompliziert ist. Es ist nicht kompliziert. Aber du wirst es nicht verstehen. Ich hatte einen Traum. Ich träume. Von was träumst du denn? Von mir, von meinem Gesicht. Dein Gesicht? Ich hab ja gesagt, du wirst es nicht verstehen. Wir können auch weitermachen. Da das Tageslicht nachgelassen hatte, stellte er einen Scheinwerfer auf. Sie zog sich aus, legte sich wieder auf das Laken am Boden. Dieses Mal auf den Rücken, bitte. Erst jetzt erlaubte er sich, ihre grenzenlose Schönheit in sich aufzunehmen. Die durch ihren mageren Körper hervorgehobenen Schlüsselbeine, die knabenhaften Brüste, ihre sich deutlich abzeichnenden Rippen, die leicht geöffneten Schenkel, die jedoch keine Sinnlichkeit ausstrahlten, und ihr Gesicht, das trotz der geöffneten Augen zu träumen schien. Dieses Mal verwendete er die Farben Gelb und Weiß, Orange und Gold. Ihre Rückseite hatte er mit Nachtschattengewächsen bemalt. Jetzt waren es Tagblütler. Leg dich bitte auf die Seite. Ich möchte jetzt alles in einer Einstellung drehen. Diese ungeheure Ruhe, ihre völlige Unbefangenheit. Wie ein heiliges Wesen. Ich muss nur noch den Schlüssel abgeben. Dann fahre ich dich. Die Farben gehen mit Wasser ab, sagst du? Naja, du wirst dich mehrfach waschen müssen. Ich möchte das gar nicht. Es soll alles bleiben. Wirklich? Erst als er sie vor ihrem Haus absetzte, wurde ihm bewusst, dass er sie während der 3 Stunden kein einziges Mal berührt hatte. Was ist mit Zio? War er bei der Nachbarin? Ja, er schläft jetzt. Gut. Ich werde gegen 10 zu Hause sein. Er schläft tief und fest. Also denke ich... Ja? Ich werde noch kurz ins Atelier gehen. Ich möchte unbedingt eine Arbeit zu Ende bringen. Ich glaube nicht, dass er aufwacht. Er schläft wie ein Murmeltier. Bist du noch dran? Geh nur, wenn du unbedingt willst. Ich komme gleich nach Hause. Ohne ein weiteres Wort legte sie auf. Ihm war durchaus bewusst, dass er egozentrisch war und sich rücksichtslos benahm. Aber ihre Nachgiebigkeit machte es nicht besser. Er überlegte kurz, auf sie zu warten, aber dann hielt er es doch nicht aus. Du hast gedreht? Ja. Zeigst du es mir, wenn es fertig ist? Hm? Keine Sorge, ich räume hier das Feld. Die Aufnahmen übertrafen seine Erwartungen. Das Licht, die Stimmung, die Farben. Geradezu atemberaubend. Zum ersten Mal seit Jahren verspürte er eine überbordende Freude. Er stürzte sich in die Arbeit. Am Ende war das Werk 4 Minuten und 55 Sekunden lang. Es begann mit seiner Hand und dem Prozess des Malens, blieb einen Augenblick bei dem Mongolenfleck und endete mit ihrem sonderbar ausdruckslosen Gesicht. Erst am nächsten Morgen schaltete er den Computer aus. Als er die Kassette beschriftete, Mongolenfleck, wurde ihm klar, dass er an diesem Punkt nicht einfach aufhören konnte. Eins. Er musste einen zweiten Film drehen. Ein Paar von Kopf bis Fuß mit Blumen bemalt, das sich liebt. Yongye? Ja? Hast du die Bemalung abgewaschen? Nein. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Ich bräuchte noch eine weitere Sitzung. Dank der Blumen habe ich nicht geträumt. Ich möchte, dass du sie neu malst, wenn die Farben verblassen. Du würdest also nochmal in das Atelier kommen? Ja. Und wenn noch jemand dabei wäre? Ein Mann? Wäre das für dich in Ordnung? Ja. Sie hatte zugestimmt. Aber auf keinen Fall konnte er dieser Mann sein. Er war sich nur zu sehr seines schlaffen Bauches bewusst, der Fettpolster an den Hüften, seines schütteren Haars. Aber wer dann? Er folgte einer Eingebung, als er Zäh anrief und ihn bat, sich den Film anzuschauen. Und? Was sagst du? Das hast du heute Nacht gemacht? Ja. Unglaublich. Wie ist dir das gelungen? Ich habe dich bisher für etwas einseitig gehalten. Entschuldige bitte. Nein, nein, du hast ja recht. Weißt du, ich würde dir gern mein Skizzenbuch zeigen. Zäh war eigentlich zu höflich, um dem älteren Kollegen eine Bitte abzuschlagen. Aber er musste lange auf den jungen Mann einreden, bis der sich auf das Abenteuer einließ. Und jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Ist dir kalt? Nein, nein, schon gut. Du nimmst sie in die Arme und ich filme euch. Zhe wusste nicht, dass Yong Ye seine Schwägerin war. Er wusste auch nicht, dass es um mehr gehen sollte als um einfaches Posieren. Sein Körper sah beneidenswert aus. Nicht sehr muskulös, aber schlank und straff. Die blauen Hortensien schmückten ihn. Darf ich das? Ja. Die Anspannung war ihm deutlich anzumerken, während Yong Ye sich sehr wohl zu fühlen schien. Eine Hand um den Nacken des Mannes gelegt, begann sie die Blumen auf seinem Körper zu streicheln. Das ist gut, sehr gut. Könnt ihr euch jetzt einfach fallen lassen, so dass einer auf dem anderen liegt? Die beiden erinnerten an zwei ineinander verschlungene Riesenpflanzen. Grotesk wirkte nur der Abstand, den Zhe zwischen seinem leicht irrigierten Glied und ihrem Unterleib ließ. Könnt ihr es vielleicht richtig machen? Was? Nur wenn es sich ergeben würde. Willst du ein Porno drehen? Natürlich nicht. Bitte, wir können auch so weitermachen. Wenn ihr euch nur noch etwas mehr bewegt. Betont langsam ahmte Zhe den sexuellen Akt nach. Als wollte sie die Kälte ihres Partners ausgleichen, gab sich Yong Ye umso leidenschaftlicher. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich verstehe dich ja, es darf nicht gestellt aussehen, aber ich kann das nicht. Du musst dir jemand anderen suchen. Es tut mir leid. Ich bin ganz feucht. Was? Ich hatte wirklich Lust. Noch nie habe ich es so gewollt. Hat er dir so gut gefallen? Es waren die Blumen auf seinem Körper. Heißt das, du würdest auch mich wollen, wenn ich bemalt wäre? Und dürfte ich es filmen? Ich würde am liebsten sterben. Ich würde am liebsten sterben. Ich würde am liebsten sterben. Er hielt das Lenkrad seines Autos fest umklammert. Dann stirb. Er verstand nicht, warum er weinte. Und warum ihm diese Worte nicht aus dem Kopf gingen. Wie ein Mantra. Ich glaube, es ist jetzt gut. Danke. Ich habe leider keinen Spiegel hier. Es ist bestimmt perfekt. Deine Pinselführung ist kräftiger als meine. Ich habe versucht, sie zu imitieren. Wirklich erstaunlich, wie sich dein Stil verändert hat. Niemand außer ihr hätte ihm diesen Dienst erwiesen. Vor Jahren hat er mit P eine Affäre gehabt. Sie kannte seinen Körper und stellte keine Fragen. Bekomme ich wenigstens einen Kuss, wenn du mich schon mitten in der Nacht mit so einem extravaganten Wunsch überfällst? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Weißt du, als du dich vorhin ausgezogen hast, hat mich das etwas erregt. Aber mit den ganzen Blumen auf dem Körper siehst du irgendwie bedauernswert aus. Ja, ich habe Mitleid mit dir. Es tut mir leid. Kann ich das Licht anmachen? Warum? Ich will es sehen. Sie schien nicht sonderlich erschöpft zu sein, was auch kein Wunder war. Es hatte gerade einmal 5 Minuten gedauert. Als er zu ihr in die Wohnung gekommen war, hatte sie ihn mit den Worten begrüßt. Du riechst gut. Es ist der Duft der Farbe. Er hatte noch nie beim Sex geschrien. Warum bedeckst du deinen Bauch? Er sieht gut aus. Als hätten die Blumen Falten. Warte. Er baute 2 Scheinwerfer auf und positionierte die Kamera. Ich möchte uns jetzt filmen. Es war perfekt. Genauso wie er es gezeichnet hatte. Seine rote Blume öffnete und schloss sich über dem Mongolenfleck der jungen Frau. Vor dem Höhepunkt hielt er die Aufnahme an. Der Reiz dieser Bilder lag in der Ewigkeit der Verzückung. Bin ich meine Träume jetzt los? Was meinst du? Ich habe geglaubt, das Fleischessen ist schuld. Ich bräuchte nur auf Fleisch zu verzichten. Erst jetzt habe ich verstanden, sie kommen aus mir. Ich habe keine Angst mehr davor. Es gibt nichts, was mir noch Angst macht. Als er aufwachte, schlief sie noch. Die Sonne schien. Das verknitterte Laken bedeckte den unteren Teil ihres Körpers. Es war Mittag. Gegen 6 Uhr früh war er praktisch ins Koma gefallen. Leise packte er seine Ausrüstung zusammen. Seine Kamera konnte er nirgends finden. In der Küche saß eine Frau, das Gesicht in den Händen vergraben. Was machst du hier? Ich habe schon seit ein paar Tagen nichts mehr von Yongye gehört. Ich wollte ihr schnell etwas zum Essen vorbeibringen. Frisches Gemüse. Die Tür war nicht abgeschlossen. Als erstes habe ich sie gesehen, mit dieser Bemalung. Du hast mit dem Gesicht zur Wand gelegen, eingewickelt in eine Decke. Ich habe mich darüber gefreut, dass sie einen Liebhaber hat. Ich habe überlegt, sie einfach in Ruhe zu lassen. Aber ich musste sie doch auch beschützen vor diesem Unbekannten. Dann erst habe ich deine Kamera gesehen. Du hast dir die Aufnahmen angeschaut? Ich werde es dir erklären. Es wird dir schwerfallen, es zu verstehen, aber... Ich habe den Notarzt verständigt. Was? Sie werden gleich hier sein. Ihr braucht Hilfe, alle beide. Du willst mich einweisen lassen? Wie konntest du nur? Sie nimmt Medikamente. Sie ist immer noch nicht ganz richtig im Kopf. Schwester. Große Schwester. Sie hatten Yongye beide nicht bemerkt. Sie schaute ihre Schwester mit großen, ausdruckslosen Augen an. Es war der Blick eines Kindes. Dann drehte sie sich um und ging auf den Balkon. Sie lehnte sich mit ihren goldglitzernden Brüsten über das Geländer und spreizte ihre mit Blüten verzierten Schenkel. Wie um sich der Sonne hinzugeben. Er hätte hinauslaufen können, über das Geländer springen, an dem sie lehnte. Wegfliegen. Aber er blieb wie angewurzelt stehen, als sei es der letzte Augenblick seines Lebens. Nur dazu da, dieses grandiose Bild zu bewundern. Diese leuchtende, feurige Blume. Es war perfekt. Besser als jede seiner Aufnahmen. Drei. Bäume in Flammen. Der Bus beschleunigt wieder auf der regennassen Straße. Mit dem selbstbewussten Blick einer Frau, die an Einsamkeit gewöhnt ist, betrachtet ihn je die Regentropfen, die an die Scheibe prasseln. Als der Bus den Berg von Shuxong erreicht, wird die Straße schmaler. Der Wald, der durch den sintflutartigen Juniregen wie ein schwarzes Monstrum wirkt, rückt näher. War es hier irgendwo? Ihre Schwester ist bei einem Spaziergang aus der Klinik verschwunden. Sie hatte keine Zeit, sich wegen ihrer Schwester den Kopf zu zerbrechen, als vor 3 Monaten dieser Anruf kam. Ihr kleiner Sohn hatte seit Tagen über 40 Fieber. Sie musste ihn vielleicht in der Nacht ins Krankenhaus bringen. Erst gegen 9 Uhr klingelte das Telefon wieder. Bei dem schlechten Wetter war es ein Wunder, dass man Yongye gefunden hatte. Sie stand zwischen tropfenden Bäumen an einem abgelegenen Abhang mitten im Wald. Unbeweglich, als sei sie einer von ihnen. Schwarzer Regen, ein schwarzer Wald, nasse schwarze Haare. Mama! Ja? Mama! Ich bin bei dir. Wieder eine schlaflose Nacht. Erst am Morgen, als das Fieber endlich sank, konnte sie sich für 1 Stunde hinlegen. Im Halbschlaf hörte sie Yongyes Stimme. Große Schwester, ich stehe auf dem Kopf. Blätter wachsen aus meinem Körper und meine Hände schlagen Wurzeln. Ich verschmelze mit der Erde, immer mehr, endlos. Ich spreize meine Beine ganz weit, denn Blumen sprießen aus meinem Schoß. Seit dem Zwischenfall fährt sie jede Woche in die psychiatrische Klinik von Shuxong. Von der Bushaltestelle führt ein schmaler Weg den bewaldeten Hügel hinauf. Große Schwester, ich stehe auf dem Kopf. Seit ihrer Kindheit war Yongye für sie die kleine Schwester, die sie vor dem jähzornigen, brutalen Vater beschützen musste. Es schmerzte sie, dass sie nach ihrer Heirat immer wortkarger und verschlossener wurde. Wenn ich sie anrufe, schweigt sie am Telefon. Ich gehe noch mal ins Atelier. Darin waren die beiden sich ähnlich. Auch ihren Mann umgab eine Mauer des Schweigens. Vor allem, wenn er mit seiner Arbeit nicht vorankam. Auch ihn hatte sie verzweifelt versucht zu verstehen. Wenn er ausnahmsweise zu Hause war, wirkte er wie ein Fremdkörper. Ein Reisender in einem Hotelzimmer. Ich verdiene dich nicht. Tag und Nacht verbrachte er an irgendwelchen Orten beim Drehen oder in dem kleinen Atelier, schien aber nie zu finden, was er suchte. Es schmerzte sie, wenn sie ihn manchmal frühmorgens in seinen Kleidern in der Badewanne zusammengekauert vorfand. Ist Papa nicht da? Siyu, warum fragst du mich das immer? Es gibt hier nur noch dich und mich. Hätte sie es verhindern können? Hätte sie ihren Vater zurückhalten können, als er Yongye Fleisch in den Mund presste? Hätte sie ihren Mann hindern können, seine Schwägerin auf dem Rücken zu tragen? Hätte sie merken müssen, dass ihr Mongolenfleck ihn zu diesem Wahnsinn inspirierte? Die Rettungssanitäter hatten große Mühe, Yongye eine Beruhigungsspritze zu geben. Ihr Mann versuchte erst, die Treppe hinunterzufliehen und sich dann vom Balkon zu stürzen. Die Ärzte erklärten ihn für zurechnungsfähig. Er wurde wegen Ehebruchs verhaftet, kam nach einigen Monaten frei und verschwand aus ihrem Leben. Einmal rief er noch von irgendwoher an. Kein einziger Satz der Erklärung oder der Entschuldigung, nur: Siyu fehlt mir. Kann ich ihn sehen? Nur einmal. Yongye wusste, wie empfindlich er war. Sie wusste, wie leicht sein Selbstwertgefühl verletzt war und wie schnell er verzweifelt war. 8 Jahre lang hatte sie versucht, ihn zu beschützen und zu verstehen. Jetzt legte sie einfach auf. Sie wusste, er würde nie mehr anrufen. In den Augen ihrer Eltern war der Schwiegersohn schlimmer als eine Bestie. Aber sogar mit Yongye wollten sie nichts mehr zu tun haben. Nur sie brachte es nicht über sich, ihre kleine Schwester im Stich zu lassen. Guten Tag. Ich habe einen Termin bei Dr. Park In-ho. Bei diesem Regen wirkt der dunkelgraue Betonbau noch düsterer als sonst. Während sie auf den Arzt wartet, betrachtet sie wie immer die riesige Ulme, die im Innenhof steht. Große Schwester, Blätter wachsen aus meinem Körper. Seit diesen 3 Monaten schläft sie nie länger als 1 Stunde am Stück. Manchmal hört sie die CDs, die ihr Mann zurückgelassen hat, oder sie legt sich angezogen in die Badewanne. Dort fühlt sie sich geborgener als irgendwo sonst in der Wohnung. Mit der Zeit wird es besser. Nur ist die Zeit manchmal grausam. Kommen Sie bitte. Meine Schwester... Ich weiß. Ihr Zustand hat sich nicht gebessert. Also heute... Heute werden wir ein letztes Mal versuchen, ihr über die Nasensonde etwas Reissuppe einzuflößen. Wenn sie sich dem wieder verweigert, müssen wir sie auf die Intensivstation eines Krankenhauses verlegen. Erlauben Sie, dass ich noch mal mit ihr spreche? Ich gebe Ihnen 1/2 Stunde. Wenn es klappt, dann sagen Sie dem Pflegepersonal Bescheid. Wenn nicht, sehe ich Sie um 14 Uhr wieder. Danke. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, von den Patienten, die an Magersucht leiden, sterben 15-20%. In den meisten Fällen ist die Ursache der Konflikt mit einer dominanten Mutter. Allerdings ist ihre Schwester ein Spezialfall. Bei ihr kommt noch Schizophrenie hinzu. Ich muss zugeben, ich hatte nicht erwartet, dass die Krankheit einen solchen Verlauf nehmen würde. Im Fall von Frau Kim Yongye sind die Ursachen für ihr Verhalten unklar. Und die Medikamente schlagen nicht an. Es fällt mir nicht leicht, Ihnen das zu sagen. Primär geht es jetzt darum, sie am Leben zu erhalten. Und uns fehlen hier die Einrichtungen, um das zu garantieren. Sie sehen schlecht aus. Schlafen Sie nicht gut? Passen Sie auf sich auf. Ihrer Schwester zuliebe. Wer von ihnen ist denn die Kranke? Wer von ihnen ist denn die Kranke? Inje erinnert sich an den ersten Tag in dieser Klinik vor 8 Monaten. Der Arzt in der Stadt hielt eine stationäre Unterbringung für nicht mehr notwendig. In der Familie würde Yongye vielleicht wieder normal leben können, hieß es. Aber Inje hätte es nicht ertragen, sie bei sich wohnen zu lassen. Wenn sie ehrlich war, musste sie zugeben, dass sie Yongye hasste. Sie konnte ihr nicht verzeihen, was sie alles wegen ihrer Verantwortungslosigkeit durchmachen musste. Und eine Klinik in der Stadt konnte sie sich nicht leisten. Hier auf dem Land ist die Luft sauber. Das wird deinen Appetit anregen. Du wirst ausgiebig essen und zunehmen. Ja, hier gibt es große Bäume. Yongye, ich... Große Schwester. Ich glaube, alle Bäume der Welt sind Geschwister. Wir haben sie schon erwartet. Was macht meine Schwester gerade? Fragen Sie nicht. Sie hat sich die Infusion immer wieder herausgerissen. Wir mussten sie fixieren und ruhig stellen. Es ist uns vollkommen schleierhaft, wie sie sich in ihrem Zustand so wehren kann. Ist sie jetzt wach? Ja, wir haben sie wieder in ihr Zimmer gebracht. Man hat Ihnen sicher gesagt, dass wir es um 14 Uhr nochmal mit der Sonde versuchen wollen. Yongye? Yongye, was machst du denn da? Stell dich wieder auf die Füße. Vor 3 Monaten, wenige Tage vor ihrem Verschwinden in den regennassen Wald, fing Yongye damit an, sich kopfüber auf ihre Schulter und ihre Unterarme zu stellen. Hast du nicht längst Kopfschmerzen? Du bist ganz rot. Sobald man sie leicht anstieß, fiel sie um. Große Schwester, seit wann bist du da? Ich hab dir wieder Obst mitgebracht. Und Reiskuchen. Das brauchst du in Zukunft nicht mehr. Ich brauche kein Essen mehr. Wie meinst du das? Warum, um Gottes Willen, stehst du auf dem Kopf? Hast du es gewusst? Was? Ich nicht. Ich habe gedacht, Bäume stehen aufrecht. Aber sie stehen verkehrt herum in der Erde. Ich habe es jetzt erst herausgefunden. Schau! Schau sie dir an! Ist unglaublich, oder? Sie stehen alle verkehrt herum. Weißt du, wie ich es entdeckt habe? Ich habe geträumt, ich stehe auf dem Kopf. Blätter wachsen aus meinem Körper und meine Hände schlagen Wurzeln. Ich verschmelze mit der Erde, immer mehr, endlos. Ich spreize meine Beine ganz weit, denn Blumen sprießen aus meinem Schoß. Große Schwester, alles, was ich brauche, ist Wasser. Ich brauche keine Nahrung. Ich brauche keine Nahrung. Sie geht durch den Gang auf der Ostseite zu Yongyes Zimmer. Sie sind da. Ja. Was können wir nur machen? Sie wird vielleicht bald sterben. Wie geht es ihr? Sie hat wieder Blut gespuckt. Weil sie nichts isst, wird ihr Magen von der Säure angegriffen und davon bekommt sie Krämpfe. Glauben Sie, das ist auch die Ursache dafür, dass sie Blut spuckt? Als ich angefangen habe, mich um sie zu kümmern, war das noch nicht so. Vielleicht hätte ich es verhindern können. Hisu macht in der Klinik eine Entziehungskur. Die einigermaßen gesunden Patienten werden hier ermuntert, sich um die anderen zu kümmern. Dafür bekommen sie von den Angehörigen ein Taschengeld. Inje lässt ihre Hände los und geht zum Bett. Yongye, da ist fast kein Fleisch mehr. Wie bei Hungerleidenden in einem Katastrophengebiet. Ihre Brüste sind praktisch kaum noch vorhanden. Sie wiegt nicht einmal mehr 30 Kilogramm. Wie ein Kind. Nicht erschrecken? Ich drehe dich jetzt um. Yongye hat die Augen offen, zeigt keinerlei Reaktion. Die wundgelegene Stelle oberhalb ihres Mongolenflecks ist verschwunden. Bei diesem feuchten Wetter heilt alles sehr schlecht. Ich habe Puder verwendet. Es kommt mir vor, als würde ich mich um ein Baby kümmern. Ich möchte sie heute noch einmal baden. Um 4 Uhr bekommen wir hier immer heißes Wasser. Ja, danke. Das machen wir dann gemeinsam. Du musst essen. Du musst essen. Es ist deine Sache, wenn du kein Fleisch essen willst. Aber warum isst du jetzt gar nichts mehr? Warum bist du weggelaufen? Was wolltest du in dem Wald? Du musst doch gefroren haben. Hast du mit dem Arzt gesprochen? Ja, er hat mir gesagt, dass du deine Medikamente nicht mehr nimmst. Hat er dir gesagt, dass meine Eingeweide schrumpfen? Was? Ich bin kein Tier mehr, große Schwester. Ich brauche keine Nahrung, nur Sonnenlicht. Was erzählst du denn da? Glaubst du wirklich, dass du dich in einen Baum verwandelst? Wie soll eine Pflanze sprechen können? Du hast recht. Bald wird das verschwunden sein, das Sprechen. Und das Denken. Sehr bald. Nur noch ein bisschen Geduld. Die Zeit vergeht. Die halbe Stunde, die sie ihr zugestanden haben, wird bald vorbei sein. Ich habe dir Wassermelone mitgebracht. Magst du mal daran riechen? Als du klein warst, hast du das geliebt, wenn ich Melone geschnitten habe. Erinnerst du dich noch? Du willst doch ein Baum werden, dann musst du essen. Dann darfst du nicht sterben. Ist es denn verboten zu sterben? Es war ungefähr vor einem Monat, bevor Yongye ganz verstummte. Große Schwester, hol mich hier raus. Jeder will ständig, dass ich esse, man zwingt mich. Einmal habe ich alles wieder ausgespuckt, also haben sie mir eine Spritze verpasst. Ich mag diese Spritzen nicht. Ich will sie nicht. Ich will nicht mehr hier sein. Wenn man dich nach Hause lässt, wirst du dann wieder essen? Wenn du mir das versprichst, dann nehme ich dich mit. Yongye, antworte mir. Du bist wie die anderen. Was soll das heißen? Die Ärzte, die Krankenschwestern. Sie versuchen gar nicht, mich zu verstehen. Sie geben mir nur Medikamente und Spritzen. Ja, weil wir alle Angst haben, dass du stirbst. Ja und? Ist es denn verboten zu sterben? Vor langer Zeit, als Yongye 9 Jahre alt war, hatten sie sich einmal auf einem Hügel verlaufen. Lass uns einfach nicht nach Hause gehen. Erst viel später begriff sie, was ihre kleine Schwester damit gemeint hatte. Die Schläge des Vaters trafen hauptsächlich sie. Ihr Bruder konnte an seinen Freunden auslassen, was er einstecken musste. Sie selbst kümmerte sich anstelle der erschöpften Mutter darum, dem Vater nach seinen Saufgelagen etwas zu kochen, also verschonte er sie. Yongye war von Haus aus scheu. Sie ertrug die Misshandlungen schweigend, ohne sich aufzulehnen. Hätte sie es verhindern können, hätte sie verhindern können, dass sich das Leid bis in die Eingeweide ihrer kleinen Schwester fraß? Yongye, willst du wirklich sterben? Das kann ich einfach nicht glauben. Inye hat ein Geheimnis. Monatelang hat sie geglaubt, an einer unheilbaren Krankheit zu leiden. Es war in der Zeit, als ihr Mann noch zu Hause lebte. Sie hatte starke Blutungen und fand nicht den Mut, zum Gynäkologen zu gehen. An dem Tag, als sie endlich ins Krankenhaus fuhr, wollte sie sich am Bahnsteig vor die U-Bahn werfen. Als der Arzt die gutartigen Geschwüre aus ihrem Unterleib entfernt hatte, konnte sie sich nicht freuen. Es war ihr etwas klar geworden. Sie hatte noch nie richtig gelebt. Sie war schon seit langer Zeit tot. Das kräftezehrende Leben, das sie führte, war eine Farce. Also ging sie frühmorgens los mit einem Seil in der Hand und stieg hinter dem Haus den Hügel hinauf. Der Wald wirkte in der Morgendämmerung dichter als sonst. Es ist gleich soweit. Ich weiß. Die Zeit vergeht, die Zeit bleibt nicht plötzlich stehen. Egal, was passiert. Yongye, antworte mir doch. Was siehst du? Sind es die Bäume im Wald? Du stirbst, Yongye. Du liegst in diesem Bett und stirbst. Sie muss sich zusammenreißen, um ihr leichenblasses Gesicht oder ihren gespenstisch mageren Körper nicht zu nehmen und zu schütteln. Die Bäume helfen einem nicht. Als sie an jenem Morgen auf den Hügel stieg, fand sie keinen einzigen, der bereit war, sie aufzufangen. Die Bäume standen einfach nur da. Unerbittlich. Gnadenlos. Mami, Mami, schau mal, was ich für eine Grimasse mache. Ja. Nur manchmal, wenn Sio sie zum Lachen bringt, dann spürt sie die Verzweiflung und die Müdigkeit nicht mehr. 2:05. Die Zeit ist abgelaufen. Sie nimmt ihre Tasche, rückt den Stuhl an seinen Platz. Yongye liegt noch immer reglos auf ihrem Bett. Inye beißt die Zähne zusammen und geht. Haben Sie mit ihr gesprochen? Ich glaube, sie ist nicht bei Bewusstsein. Ja, das könnte man meinen. Aber ihre Muskeln sind nicht entspannt. Irgendetwas beschäftigt sie. Man braucht sie nur gewaltsam aus diesem Zustand zu holen, dann merkt man, dass sie vollkommen klar ist. Es ist für die Angehörigen nicht einfach, bei der Behandlung zuzusehen. Wenn Sie also meinen, dem nicht gewachsen zu sein. Ich verstehe, aber ich glaube, es wird gehen. Der Pfleger trägt Yongye auf seiner Schulter in das Behandlungszimmer. Wie sie sich noch wehren kann. Der Arzt hat recht. Offensichtlich war sie die ganze Zeit hellwach. Ich will nicht. Ich will nicht essen. Bitte beruhige dich. Es ist wirklich besser, wenn Sie vor der Tür warten. Schlauch. Der Psychiater trägt auf den langen, dünnen Schlauch ein Gel auf. Der Pfleger hält den Kopf von Yongye. Der Arzt führt den Schlauch in ihre Nase ein. Mist. Es ist doch gleich vorbei. Yongye blockiert den Zugang zur Speiseröhre mit ihrem Rachenzäpfchen, sodass der Schlauch zwischen ihren Lippen wieder herauskommt. Jetzt schnell. Die Spritze. Erst beim zweiten Versuch gelingt es. Der Arzt injiziert Brühe in den Schlauch. Gut. Das war's. Doktor! Blut spritzt gleichzeitig aus der Nasensonde und aus Yongyes Mund. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Sie rennt zu dem Bett, drängt den Pfleger zur Seite. Hey, was soll das? Ziehen Sie das heraus. Ziehen Sie den Schlauch heraus. Sedativum. Nein, hören Sie auf. Hören Sie doch auf. Sie nimmt ihre Schwester in den Arm. Ihre Bluse ist sofort rot. Yongye spuckt immer noch Blut. Sie zittert am ganzen Leib. Sie hat die Entlassungspapiere bekommen. Sie wird Yongye in eine Notaufnahme nach Seoul bringen. Sie betrachtet ihr nasses Gesicht im Spiegel. Das sind die Augen, die sie immer wieder in ihren Träumen gesehen hat. Die Augen, aus denen Blut floss. Wie hätte ich wissen sollen, dass es so weit kommt? Hätte ich Yongyis Pflege nur nicht angenommen, dann würde es jetzt nicht so wehtun. Danke für alles. Es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne erhellt den Aufenthaltsraum. Einige Patienten sind aus ihrer Lethargie erwacht, haben sich einen Platz am Fenster gesucht, blicken sehnsüchtig nach draußen. Hier sind sie eingesperrt. Hier war Yongye eingesperrt. Niemand anderes als sie, ihre große Schwester, ist schuld daran. Der Krankenwagen fährt den Berg von Shuksong hinunter. Es ist später Nachmittag. In der untergehenden Sonne glitzern die noch feuchten Blätter. Sie streicht ihrer Schwester, deren Lider jetzt geschlossen sind, eine Haarsträhne hinter das Ohr. Dann legt sie ihren müden Kopf an die Scheibe. Sie denkt an die beiden wie Riesenpflanzen ineinander verschlungenen Körper, die so gar nichts Menschliches mehr hatten. An den Anblick ihres Mannes, als er sich von Yongyes Balkon stürzen wollte. Sios Albtraum fällt ihr ein. Da war ein weißer Vogel. Er hat gerufen, ich bin deine Mama. Mama, du bist weggeflogen. Sio, du hast geträumt. Es war nur ein Traum. Wirklich? War es nur ein Traum? Es war der Morgen, an dem sie auf den Hügel gestiegen ist. Beinahe hätte sie ihren kleinen Sohn im Stich gelassen. Und jetzt wird ihr die Wahrheit schockierend bewusst. Hätten ihr Mann und Yongye nicht alle Grenzen überschritten, dann hätte sie selbst alles weggeworfen. Sie fürchtet, dass Yongye wieder Blut spuckt. Aber sie öffnet nur die Augen und starrt sie an. Was geht in ihr vor? Yongye, weißt du, ich habe auch Träume. Und ich könnte mich darin auflösen. Ich könnte zulassen, dass sie mich überrollen. Aber an einem bestimmten Punkt müssen wir aufwachen, weil dann... Was dann? Sie blickt hinaus. Der Krankenwagen fährt um die letzte Kurve des Berges. Sie sieht einen schwarzen Vogel, der sich zu den Wolken hochschwingt. Die Bäume am Straßenrand stehen wie in Flammen, bewegen sich im Wind wie wilde Tiere. Inje betrachtet sie hartnäckig, wartet sie auf eine Antwort. Die Vegetarierin. Hörspiel nach dem Roman von Han Gang. Übersetzung aus dem Koreanischen Ki Hyang Lee. Die Rollen und ihre Darsteller: Yongye, Maike Droste. Ehemann: Paul Herwig. Schwester: Judith Engel. Schwager: Wolfgang Pregler. Vater: Michael Wittenborn. Mutter: Hedi Kriegeskotte. Und Achim Buch, Julian Greis, Stefan Haschke, Jonas Minte, Franz Ferdinand Möller-Titel, Anne Moll, Angelika Richter, Sebastian Rudolph, Beate Rüsopp, Anne Weber und Tarek Yusbashi. Technische Realisation: Christian Alpen und Joachim Henning. Regieassistenz: Eva Solloch. Bearbeitung und Regie: Irene Schuck. Dramaturgie: Susanne Hoffmann. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.